US-Präsident Obama richtete ehrliche Worte an das Publikum in der laotischen Hauptstadt Vientiane. Wie Regen seien die amerikanischen Bomben auf das südostasiatische Land gefallen, mehr als auf Deutschland und Japan zusammen. Die USA haben Laos während des Vietnamkriegs zum meist bombardierten Land der Welt gemacht. Das Erbe dieses Konflikts liegt noch im Boden begraben. Millionen von nicht explodierten Sprengsätzen, die jedes Jahr immer noch hunderte Menschen verletzen oder töten. Eine Entschuldigung für den sogenannten Geheimen Krieg gab es nicht, aber das Versprechen, die Hilfen zur Bombenräumung deutlich zu erhöhen, 90 Millionen Dollar in den kommenden 3 Jahren. Damit will Obama das kleine kommunistische Land und die USA auf einen Kurs der Versöhnung bringen, auch, so vermuten Experten, um das Binnenland Laos ein wenig von der Bindung an den nördlichen Nachbarn China zu lösen. An dessen Adresse gerichtet betonte Obama beim ASEAN-Gipfel, dass die USA das Recht auf freie Schifffahrt und freien Überflug auch im südchinesischen Meer wahrnehmen und für alle anderen ebenfalls schützen wollten. China beansprucht unrechtmäßig fast das gesamte Gewässer für sich. Heute reist Obama nach Luang Prabang, die ehemalige Königsstadt, die mit ihren französischen Kolonialbauten und buddhistischen Klöstern zum UNESCO-Welterbe gehört. Die Stadt ist eine der Haupttouristenattraktionen von Laos, das immer noch zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt zählt.